In Rom macht schnell die Runde, was da im Lateran passiert. Ein ominöser neuer Leibarzt hat den kranken Papst kuriert. Kaum einer hat ihn je gesehen, man rätselt und man diskutiert. Und in ganz Rom, da wird schon fleißig spekuliert. Er heißt Johannes Anglicus, ein Priester aus dem Frankenland, ein Wunderheiler und Gelehrter, klein von Statur, groß an Verstand. Er ist dem Papst sehr eng vertraut, er gilt als seine rechte Hand, sogar zum neuen Nomenklator hat ihn Sergius ernannt. Er ist der neue starke Mann, sogar der Papst wollt seine. Verehrt Johanna als rechten Mann zur rechten Zeit. Die Wahrheit bleibt zum Glück verborgen unterm weiten Priesterkleid. Und so träumt Rom von alter Größe, von Glanz und Glück im Überfluss. Die neue Hoffnung trägt den Namen Johannes.